Erster in dieser Zeit wurde Abia krank. Er war der Sohn von Jerobaam. Zweiter Jerobaam sagte zu seiner Frau, verkleide dich. Niemand soll wissen, wer du bist. Geh nach Silo zum Propheten Ahia. Dritter nimm 10 Brote und Kuchen mit. Bring ihm auch Honig. Er sagt dir, was mit dem Jungen passiert. Vierter die Frau ging nach Silo zu Ahia. Ahia war sehr alt. Er konnte nichts mehr sehen. Fünfter Gott sprach zu Ahia, Jerobims Frau kommt. Ihr Sohn ist krank. Sag ihr die Wahrheit. Sie tut nur so, als wäre sie fremd. Sechster Ahia hörte ihre Schritte an der Tür. Er rief, komm rein, Frau von Jerobaam. Warum verkleidest du dich? Ich habe schlechte Nachrichten. Siebter sag Jerobaam, so spricht Gott. Ich habe dich zum König über Israel gemacht. Achter ich nahm David das Reich weg. Ich gab es dir. Aber du bist nicht wie David. Er hat meine Regeln immer gehalten. Neunter du hast viel Böses getan. Du hast andere Götter aus Metall gemacht. Das macht mich sehr zornig. Zehnter darum bringe ich Unglück über deine Familie. Ich lösche alle Männer in deiner Familie aus. Ich fege sie weg wie Dreck. Elfter wer in der Stadt stirbt, den fressen Hunde. Wer auf dem Feld stirbt, den fressen Vögel. Gott hat das gesagt. Zwölfter geh jetzt nach Hause. Wenn du die Stadt betrittst, stirbt das Kind. Dreizehnter ganz Israel wird um ihn weinen. Er bekommt als einziger ein Grab. Er war gut zu Gott. Vierzehnter Gott wählt einen neuen König für Israel. Dieser König vernichtet Jerobims Familie. Das passiert sehr bald. 15. Gott straft Israel. Das Volk wird zittern wie Gras im Wasser. Gott vertreibt sie aus diesem guten Land. 16. Gott verlässt Israel wegen Jerobaam. Jerobaam hat gesündigt. Er hat auch das Volk zum Sündigen gebracht. 17. Die Frau ging nach Tirza. Als sie zur Tür kam, starb der Junge. 18. Man begrub ihn. Ganz Israel weinte um ihn. So hatte Gott es durch Ahia gesagt. 19. Alles andere über Jerobaam steht in einem Buch. Dort steht alles über seine Kriege. 20. Jerobaam war 22 Jahre lang König. Dann starb er. Sein Sohn Nadab wurde der neue König. 21. Rehabeam war König in Juda. Er war 41 Jahre alt. Er regierte 17 Jahre in Jerusalem. 22. Die Menschen in Juda taten böse Dinge. Gott war sehr zornig auf sie. Sie sündigten mehr als ihre Väter. 23. Sie bauten Altäre auf Hügeln. Sie stellten dort Figuren für falsche Götter auf. 24. Es gab auch schlimme Männer im Land. Sie machten alles nach, was die fremden Völker taten. 25. Im 5. Jahr von Rehabeam kam König Schishak. Er kam aus Ägypten nach Jerusalem. 26. Er nahm alle Schätze aus Gottes Haus weg. Er nahm auch das Gold aus dem Palast. Er stahl alle goldenen Schilde. 27. König Rehabeam ließ neue Schilde aus Bronze machen. Er gab sie den Wachen am Palast. 28. Wenn der König zum Tempel ging, trugen die Wachen die Schilde. Danach brachten sie die Schilde zurück. 29. Alles andere über Rehabeam steht in einem Buch. Dort steht alles über seine Taten. 30. Es gab immer Krieg zwischen Rehabeam und Jerobaam. 31. Rehabeam starb und wurde in Jerusalem begraben. Sein Sohn Abia wurde der neue König.